والآن إلى أغنية ولكن كلاسيكية، عرضت على بيتهوفن وهو على فراش الموت، بضع أغنيات وضع موسيقاها ابن مدينته فيينا الموسيقار الشاب فرانس شوبرت. رآها بيتهوفن مكتوبة بالنوتة الموسيقية فاستحسنها جدا، وعندما علم أن شوبرت لحن 600 أغنية من هذا النمط لم يكد بيتهوفن يصدق. ما زالت أغاني شوبرت تعتبر خير الأغاني الكلاسيكية من هذا النمط. نستمع إلى أغنية صغيرة من سلسلة زوجة الطحان الجميلة، اسم الأغنية نفاذ الصبر أونجدولد. ضربات البيانو الأولى توحي فعلا بالاستعجال ونفاذ الصبر. الكلمات نفسها ليس فيها ما يشير إلى الاستعجال. تقول القصيدة: سأحفره على كل شجرة، سأنقشه على كل حصى، سأبذره في كل حوض ليفتح وردا وأقحوانا، يفتح سريعا ليظهر كل مشاعري، على كل ورقة بيضاء سأكتب قولا، قلبي لك وإلى الأبد. Gern in aller Winden ein, ich grüb es gern in jeden Kieselstein, ich müsste sehen auf jedes frische Beet, mit grässen Farben der Schilderei, auf jedem Balzerfetten möchte ich schreiben, dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben. Einen jungen Star, bis das er spricht die Worte rein und klar, es hört ich fest mit meines Mundes Klang, mit meines Herzens vollem heißen Drang, dann sang er hell durch ihre Fensterscheiben, dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben. Morgenwinden möchte ich rauschen ein, ich möchte säumsen durch den Regen ein, wo leuchtet es aus jedem Blumenstern, trink ich der Duft zu ihr von nah und fern, ihr Wogen könnt ihr nicht vertreten bleiben, dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben. Meinen Augen fehlen, auf meinen Wangen bis man's brennen sehen, zu lesen wär's auf meinen stummen Mund, kein jeder Atemzug ist laut ihr bunt, und sie merkt mich von all den Wangen treiben. Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es ewig schweben.